Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts waren die deutschen Kleinstaaten, die Fürsten und ihre Beamten, nicht in der Lage, das im Gefolge der Kriege so überraschend angewachsene Bandenunwesen wirksam zu bekämpfen. Im Vergleich der rechtsrheinischen, altdeutschen Praxis mit der neuen, linksrheinischen, französisch orientierten, zeigt sich, dass die brutalen Foltermethoden, Verstümmelungen und mittelalterlichen Hinrichtungen die Räuber und Vaganten überhaupt nicht abschreckten, sondern in ihrem Hass gegen Staat und Gesellschaft eher noch bestätigten und bestärkten. Folter, Kerker und Schafott gehörten gewissermaßen zum einkalkulierten Berufsrisiko. Am 19. Februar 1803, nach französischer Revolutionszeitrechnung, am 30. Pluvois des Jahres 11, ging im damals französisch besetzten Köln ein junger Mann seinen letzten Weg. Matthias Weber, der berüchtigte Räuberhauptmann. Er war erst 25 Jahre alt. Matthias Weber sah durchaus nicht so aus, wie man sich einen Räuber vorstellt. Er war sehr klein, von fast zwergenhaftem Wuchs, dünn und mit schütterem, hellem Haar. Trotzdem trug er den Namen Fetzer, was im Rotwelschen, der Sprache der Gauner und Vaganten, so viel bedeutet wie einer, der nicht lange fackelt, der furchtbar zuschlagen kann, der seinen Gegner zerfetzt. Fetzer ist aber auch eine Art Berufsbezeichnung für einen Dieb, der von fahrenden Kutschen das hinten aufgebundene Gepäck herunterschneidet, herunterfetzt. Und in der Tat, mit solch einem Gesellenstück hat Matthias Weber seine Räuberlaufbahn auch begonnen. Der Fetzer stammte aus der Schicht der Fahrenden, der sogenannten Vaganten. Seine Mutter starb bei der Geburt, der Vater hat sich nie um ihn gekümmert. Ein Scherenschleifer zog ihn groß. Mit ihm wanderte er von Ort zu Ort und erhielt von ihm auch seine ersten Lektionen als Räuber und Dieb. Mit 11 Jahren kam Matthias als Stallbursche auf ein Gut, auf dem er beim Hausgeistlichen lesen und schreiben lernte. Doch was konnte in der damaligen Zeit schon aus einem Kind der Landstraße werden? In der starren, ständisch gegliederten Gesellschaftsordnung war es nahezu unmöglich, einen angesehenen Beruf zu ergreifen, wenn man nicht in der entsprechenden Schicht geboren und aufgewachsen war. Anton Keil, der öffentliche Ankläger der Stadt Köln, der den Fetzer am Ende aufgespürt hat und die Verhöre gegen ihn führte, bewunderte dessen Intelligenz, Mut und Entschlossenheit. Er meinte aus, Matthias Weber wäre unter anderen Umständen vielleicht sogar ein glänzender General geworden. Doch habe er in der falschen Armee gekämpft und sterbe deshalb als Verbrecher. Mit 16 Jahren hatte sich Matthias Weber zu den Soldaten anwerben lassen. Der erste Feldzug der deutschen Fürsten gegen das revolutionäre Frankreich endete sehr bald in einer katastrophalen Niederlage. Der junge Bursche, der bei den Soldaten vor allem das fachgerechte Rauben und Plündern gelernt hatte, wurde entlassen, als seinem Truppenführer das Geld für den Sold ausging. Nun machte er einfach auf eigene Rechnung weiter und führte Krieg für die eigene Tasche. Das organisierte Bandenwesen während der Räuberzeit bedrohte die öffentliche Sicherheit in nicht geringem Maße. Stellenweise bestritten Fetzer, Schinderhannes und all die anderen Räuber in ihren jeweiligen Revieren sogar das staatliche Ordnungs- und Gewaltmonopol, machten die Gendarmen, das Militär und die Justiz lächerlich. Nicht zuletzt wurde auch das Wirtschaftsleben stark verunsichert, der Ablauf der Finanzgeschäfte gestört. Was heute per Überweisung von Konto zu Konto erledigt wird, musste damals in barer Münze auf der Landstraße von Ort zu Ort herumgefahren werden. Zunächst also standen die Regierungen diesem neuen Phänomen des organisierten Bandenwesens noch relativ hilflos gegenüber. Sie erkannten lediglich, dass die Grundlage der anwachsenden Kriminalität irgendwie etwas mit dem Elend des Vagantenlebens zu tun haben musste. Daher belegten sie nicht nur Diebstahl, Raub etc. mit Strafen, sondern auch schon das bloße Herumziehen und Betteln. Die nicht sesshafte Lebensweise an sich wurde kriminalisiert. Doch damit wurden natürlich nur die Symptome bekämpft, nicht jedoch die wahren Ursachen der Kriminalität. Da den Fahrenden keine anderen Existenzmöglichkeiten offenstanden, erschwerten solche Strafmaßnahmen einzig und allein ihre ohnehin schon harten Lebensbedingungen. Diese jagten die Heimatlosen von Dorf zu Dorf und bewirkten am Ende eigentlich nur, dass sie niemals wieder sesshaft werden konnten. Denn es geschah häufig, dass Fahrende von den Behörden aufgegriffen und dann für diesen oder jenen kleinen Bagatelldiebstahl, ohne den man sich als Fahrender kaum über Wasser halten konnte, bestraft wurden.